Begeisterung für Richard Wagner. Mit Absicht lasse ich der Darstellung des Liebesverhältnisses Adolf Hitlers zu Stefanie das Kapitel über seine leidenschaftliche Begeisterung für Richard Wagner folgen, denn diese beiden Erlebnisbereiche gehören zusammen. Wie ihm Stefanie als der Inbegriff alles Weiblichen erschien, der viele Jahre hindurch sein Leben bestimmte, wurde ihm Richard Wagner, der Mensch wie auch das Werk, zum Inbegriff dessen, was deutsche Kunst bedeutete. Niemals hätte Stefanie sein ganzes Sinnen und Trachten so restlos erfüllen können, wenn sie nicht in ihrer Erscheinung, in Auftreten und Haltung dem von Richard Wagner in seinen großen Musikdramen dargestellten Frauenideal entsprochen hätte. Immer wieder sieht Adolf die Geliebte als Elsa, als Brünhilde, als Eva aus den Meistersingern. Seine Liebe verklärt Stefanie zu einer Schöpfung des genialen Meisters selbst, die durch eine glückliche Fügung aus der Traumwelt Richard Wagners in die Wirklichkeit herabgestiegen ist. Und auch die persönlichen Beziehungen Adolfs zu Stefanie stehen ganz im Banne seiner Hingabe zu Richard Wagner. Auch umgekehrt lässt sich diese Einwirkung feststellen. Von dem Augenblick an, da ihm Stefanie begegnet war, wird seine Neigung für Richard Wagner zu wahrer Leidenschaft. Erst die Liebe zu diesem Mädchen steigerte auch seine künstlerische Empfänglichkeit zu höchster Hingabe. Dass diese Liebe durchaus einseitig war und nicht einmal ernstlich erwidert wurde, daher auch unerfüllt bleiben musste, trieb ihn umso stärker dem großen Meister entgegen, um in der Kunst für das Trost zu finden, was ihm in seiner glücklich-unglücklichen Liebe versagt blieb. Das Verhältnis Adolf Hitlers zur Persönlichkeit und zum Werke Richard Wagners wird von jener einzigartigen Konsequenz, die sein ganzes Wesen bestimmt, erfüllt. Von frühester Jugend bis zu seinem Tod hält er dem Bayreuther die Treue. Wie Stefanie im Verlaufe dieses sonderbaren Liebesverhältnisses, das nach der üblichen Auffassung gar keines war, schließlich zu einem Geschöpf seiner eigenen Fantasie wurde, mag Adolf Hitler auch in die Gestalt Richard Wagners viel Eigenes hineingetragen haben. Weil er durch die Gewalt seiner Fantasie, die Kraft seiner Hingabe alles, was ihn berührte, veränderte, schuf er sich auch seinen persönlichen Wagner. Dieses Verhältnis durchlief alle nur erdenklichen Phasen. Erstes kindliches Ergriffensein, wachsende Hinneigung des Knaben, flammende Begeisterung des Jünglings, die sich bis zur visionären Ekstase steigert, mit zunehmender Einsicht und Erkenntnis gesteigerter Kunstgenuss des Mannes, äußere Förderung des Werkes, Trost, Zuflucht und Verklärung. Die musikalische Vorbildung Hitlers war sehr bescheiden. Neben der Mutter muss an erster Stelle Pater Leonhard Grüner vom Chorherrenstift der Benediktiner zu Lambach genannt werden, der Adolf 2 Jahre lang in Gesang unterrichtet hat. Adolf war, als er in die Sängerschule des Stiftes eintrat, 8 Jahre alt, also in einem überaus empfänglichen Alter. Wer die gepflegte Gesangskultur der alten österreichischen Stifte kennt, weiß, dass es kaum eine bessere musikalische Vorbildung gibt, als diese in die früheste Jugend verlegte Erziehung in einem gut geleiteten Chor. Leider blieb dieser verheißungsvolle Beginn ohne Fortsetzung, obwohl die helle, sichere Stimme des Knaben alle, die ihn singen hörten, entzückte. Der Vater hatte vermutlich dafür wenig übrig. In den Zeugnissen der Volksschule glänzt immer ein vorzüglich in Gesang. An der Realschule aber gab es keinerlei musikalischen Unterricht. Wer dazu Neigung besaß, wurde auf privaten Unterricht, also auf den Besuch der Musikschule, verwiesen. Bei dem weiten Schulweg von Leonding in die Stadt hinein wäre Adolf auch für den Fall, dass der Vater einem musikalischen Privatunterricht zugestimmt hätte, kaum die Zeit dafür geblieben. Adolf nahm an meiner musikalischen Ausbildung lebhaften Anteil. Schon allein der Umstand, dass ich davon etwas mehr verstand als er, ließ ihm keine Ruhe. Bei unseren ständigen Gesprächen über musikalische Fragen eignete er sich überraschend schnell alle üblichen Ausdrücke und Wendungen an. Er ging sozusagen den umgekehrten Weg, den ich gegangen war. Er sprach über alles, ohne jemals systematisch studiert zu haben. Aber mit dem darüber sprechen erwachte bei ihm auch das Verstehen selbst. Ich kann nur sagen, er besaß selbst in den fernsten, abgelegensten Dingen der Musik eine gewisse Ahnung, die ihn selten trug. Wie oft habe ich über sein Urteil in solchen heiklen Fragen gestaunt, weil ich nur zu gut sah, dass er in Wirklichkeit gar nichts davon wusste. Diese etwas ausgefallene Art musikalischer Fortbildung besaß eine deutliche Grenze. Sobald es sich um die Beherrschung eines Instrumentes handelte, war die schönste Intuition umsonst. Hier half nur systematisches Lernen, ständiges Üben, Ausdauer und Fleiß, durchwegs Eigenschaften, für die mein Freund wenig Verständnis besaß. Aber er wollte nicht glauben, dass es so wäre. Sein größeres Einfühlungsvermögen, seine fruchtbare Fantasie und vor allem aber sein unbegrenztes Selbstvertrauen müssten doch, so meinte er, jene belanglosen Eigenschaften, von denen ich gesprochen hatte, wettmachen können. Freilich, sobald er meine Viola unter das Kinn setzte und den Bogen nahm, war es mit seiner Siegesgewissheit aus. Ich erinnere mich gut, wie erstaunt er selbst darüber war. Wenn ich ihm das Instrument aus der Hand nahm, um ihm etwas vorzuspielen, wollte er gar nicht zuhören. Es ärgerte ihn, dass es Dinge gab, die sich seinem Willen widersetzten. Natürlich war er für einen Elementarunterricht schon zu alt. Eines Tages fuhr er mich barsch an. »Jetzt möchte ich sehen, ob das Musizieren wirklich so eine Hexerei ist, wie du immer tust.« Mit diesen Worten leitete er seinen Entschluss ein, Klavierspielen zu lernen, überzeugt, dass er in kürzester Zeit dieses Instrument vollkommen beherrschen würde. Er nahm Unterricht bei dem Klavierlehrer Josef Prewratzki. Bald aber musste Adolf einsehen, dass es ohne Fleiß und Ausdauer doch nicht ging. Bei Prewratzki erlebte er Ähnliches wie ich bei meinem guten alten Musikfeldwebel Kopetzky. Prewratzki hielt absolut nichts von intuitivem Erfassen und genialer Improvisation. Er verlangte einen sauberen Fingersatz und straffe Disziplin. Adolf geriet in einen köstlichen Zwiespalt. Einerseits war er zu stolz, um den Versuch, auf den er so große Hoffnung gesetzt hatte, ergebnislos abzubrechen. Andererseits machte ihn dieses stupide Fingerexerzieren, wie er es nannte, rasend. Ich witterte diesen Konflikt sehr bald, denn in musikalischen Dingen konnte mich Adolf nicht wie sonst einfach hineinlegen. Seine wütenden Ausfälle über die verrückte musikalische Gymnastik Prewratzkis wurde immer seltener. Schon wenn ich in der Humboldtstraße über die Treppe stieg, hörte ich, dass es mit seinen Fortschritten im Klavierspiel nicht weit her war. Er selbst vermied es, sich auf dem guten Heizmann-Instrument vor mir zu produzieren. Immer seltener fiel der Name Prewratzki, und eines Tages wurde der Klavierunterricht sang- und klanglos aufgegeben. Ich kann nicht genau sagen, wie lange Adolf diese qualvolle Prozedur ertragen hat, länger als ein Jahr bestimmt nicht. Immerhin eine erstaunlich lange Zeit, in der ein Herr Prewratzki einen jungen Hitler schikanierte. Trotzdem übernahm er, als wir später in Wien auf unserer Studentenbude eine Oper schufen, sie blieb leider unvollendet, nicht nur den dichterischen, sondern auch den musikalischen Teil, indem er mir auf dem Flügel die einzelnen Leitmotive angab. Adolf wollte mir damit trotz aller Fehlschläge beweisen, dass es in der Musik eben doch auf den genialen Einfall und nicht auf den richtigen Fingersatz ankäme. Trotzdem hat Adolf meine Erfolge auf musikalischem Gebiet neidlos anerkannt. Ja, er hat die mit diesen Erfolgen für mich untrennbar verbundenen Aufregungen, Enttäuschungen und Rückschläge so intensiv miterlebt, als wären sie ihm selbst geschehen. Immer wieder hat er mich in meinen Absichten und Zielen bestärkt. Ich wusste, dass er an meine musikalische Begabung glaubte. Diese Erkenntnis war für mich die stärkste Kraft. Sie hielt unsere Freundschaft unverbrüchlich zusammen. Wenn ich tagsüber auch nur der gewöhnliche Tapezierergeselle war, der in Staub und Qualm mottenzerfressene Polsterstühle reparierte, abends, wenn ich zu Adolf kam, verflog der letzte Staub und damit auch die letzte Erinnerung an die dumpfe Werkstätte, fand mich mit ihm und durch ihn wieder in der reinen, hehren Atmosphäre der Kunst. Wie hat er damals, als das herrliche Oratorium von Franz Liszt, die heilige Elisabeth, aufgeführt wurde, getreulich Leid und Freud mit mir geteilt. Mein Lehrer für Trompete war der Theatermusiker Viertelmeister. Während einer Unterrichtsstunde fragte mich dieser unvermittelt, ob ich bei dem großen Oratorium mitwirken möchte. Mir schwankte der Boden unter den Füßen. »Fangen wir gleich an«, erklärte der gute Viertelmeister sogleich und ging mit mir ohne viel Umstände die Orchesterstimme für Trompete durch. Dann kamen die Proben im Konzertsaal. Zum ersten Mal lernte ich August Göllerich unmittelbar als Dirigenten kennen. Es kam dann die Aufführung. Und heute noch klopft mir das Herz, wenn ich daran denke. Ich war ja kaum 17 Jahre alt, weitaus das jüngste Mitglied des Orchesters. Kein Instrument ist gegen die geringste ungeschickte Handhabung so empfindlich wie die Trompete. Unten in den dicht besetzten Reihen des Parketts sah ich meine Mutter sitzen, neben ihr Adolf, der mir aufmunternd zulächelte. Es ging alles gut, und ich strich von dem tosenden Beifall ein tüchtiges Stück für mich ein. Jedenfalls applaudierte Adolf nur mir allein. Meiner Mutter standen die Tränen in den Augen. Nach diesem erfolgreichen Debüt machte mir Adolf auf einsam nächtlicher Wanderung klar, dass ich alles daran setzen müsse, um mich ganz der Musik zu widmen. Noch sind mir seine eindringlichen Worte so gegenwärtig, als wären sie erst gestern zu mir gesprochen worden. »Du darfst nicht länger Tapezierer bleiben. Das Geschäft bringt dich ins Grab.« Ich war kurz vorher ernstlich krank gewesen. »Es passt auch gar nicht zu dir und deinem Naturell. Du hast ganz deutlich ausgeprägte Anlagen, und zwar nicht bloß als Solist, das ist selbstverständlich, sondern als Dirigent, ganz gleich, ob als Konzert- oder Bühnendirigent. Ich beobachte dich ja im Theater ständig. Du kennst ja schon die ganze Partitur, ehe noch gespielt wird. Die Musik ist deine Lebensaufgabe. Dort befindest du dich in deinem Element. Dort gehörst du hin.« Adolf hatte nun ausgesprochen, was mich selbst seit langem bewegte. Dirigent zu werden war für mich das schönste und idealste Lebensziel, das ich mir vorstellen konnte. Dass Adolf meine Auffassung teilte, erfüllte mich mit Seligkeit ohne Ende. Unsere Gespräche wandten sich immer intensiver diesem Zukunftsplan zu, so unerbittlich auch die harten, nüchternen Tatsachen dagegen sprachen. Der Vater war kränklich. Ich war sein einziger Sohn und hatte sein Handwerk gelernt, um den Betrieb, den er aus kleinen, mühseligen Anfängen hochgebracht hatte, zu übernehmen. Seine ganze Hoffnung, seine ganze Lebensenergie konzentrierte sich darauf, mir den Betrieb gut übergeben zu können. Wenn er auch im Gegensatz zu Adolfs Vater diese Entscheidung nicht gewaltsam durchzusetzen versuchte, machte er mir damit den Absprung nur noch schwerer. Kaum sprach er seine Sorge um mich aus, aber ich fühlte umso deutlicher, wie er an seinem Lebenswerk hing. In diesem schweren inneren Konflikt bewährte sich Adolf als zuverlässiger Freund. So entschieden er meine Neigung, die Musik als Lebensberuf zu erwählen, bestärkte, so klug ging er dabei vor. Zum ersten und einzigen Male entdeckte ich an ihm eine Eigenschaft, die mir bisher an ihm unbekannt geblieben war, die ich auch später an ihm nicht mehr wieder entdecken konnte. Er hatte Geduld. Ganz richtig erkannte er, dass eine für meinen Vater so wesentliche Entscheidung nicht einfach im entschlossenen Anstürmen durchzusetzen war. Er erkannte, wo der schwache Punkt lag, an dem er den Angriff einsetzen musste. Meine Mutter, in ihrer natürlichen Hingabe für Musik, war für seine Vorstellungen sehr empfänglich obwohl auch sie die Kosten eines Musikstudiums sehr gut einzuschätzen wusste. Über die Mutter ging der Weg zum Vater. Dann bedurfte es vielleicht nur eines geschickten Vorwandes, so überlegte Adolf, um für mich eine Entscheidung herbeizuführen. In all diesen schwierigen Situationen, die Adolf und ich durchzukämpfen hatten, wurde das Theater immer mehr und mehr zu einer Stätte innerer Erbauung. Man muss bedenken, dass es damals weder Kino noch Radio gab, dass also die Möglichkeit, künstlerische Eindrücke zu empfangen, noch sehr einseitig auf das Theater beschränkt war, das heutzutage für viele Menschen nur mehr sehr am Rande steht. Für uns aber stand das Theater unverrückbar im Mittelpunkt. Alles, was uns bewegte und beschäftigte, drehte sich irgendwie um das Theater. Während ich in meiner Fantasie die größten Theaterorchester dirigierte, baute Adolf mit noch viel größerem Einfallsreichtum Theatergebäude von wahrhaft grandiosen Ausmaßen. Dazu kam, dass wir uns ja auf dem ehrwürdigen Boden des Theaters kennengelernt hatten. Aus einer Theaterbekanntschaft war unsere Freundschaft entstanden. So besiegelten wir denn bei den zwei Säulen im Stehparterre unsere Freundschaft immer von Neuem. Ich empfand mein Verhältnis zu Adolf stets als eine Verpflichtung, die über eine gewöhnliche Jugendfreundschaft hinausging, weil sie durch die Stätte, an der wir uns zum ersten Mal begegnet waren, eine besondere Weihe empfangen hatte. Das ist keine Phrase, denn tatsächlich ist die in diesem doch recht kümmerlichen Provinztheater begonnene Freundschaft in der Wiener Oper und in der Burg fortgesetzt worden und fand ihre Krönung in der Weihestätte zu Bayreuth, wo ich als Gast des Reichskanzlers die Festspiele miterlebt habe. Hitler besaß eine natürliche Freude und Leidenschaft für das Theater. Ich bin überzeugt, dass diese so ursprüngliche Vorliebe mit den ersten Kindheitseindrücken zusammenhängt, und zwar mit Erlebnissen in den Lambacher Jahren. Ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, ob er mir von der reizenden Stiftsbühne der Benediktiner erzählt hat, mein Gedächtnis lässt mich in diesem Punkt leider im Stich, aber ich glaube, dass man bei genauerer Nachforschung wertvolle Aufschlüsse erhalten würde. Denn ohne Zweifel ist der begeisterungsfähige Knabe zu jeder Aufführung in das Stift gerannt. Schließlich hatte er ja als Sängerknabe überall Zutritt. Vielleicht hat er sogar einmal mitgespielt. Diese zierliche Barockbühne aber ist in ihrer Art ein Juwel. Ich könnte mir keinen schöneren Anbeginn einer Theaterleidenschaft denken, als eine knabenhaft frisch gesungene Szene auf dieser Bühne. Von Leonding aus kam der 12-jährige Junge das erste Mal in das Landestheater nach Linz herein. Darüber berichtet Hitler selbst: Die oberösterreichische Landeshauptstadt besaß damals ein verhältnismäßig nicht schlechtes Theater. Gespielt wurde so ziemlich alles. Mit 12 Jahren sah ich da zum ersten Male Wilhelm Tell, wenige Monate darauf die erste Oper meines Lebens, Lohengrin. Mit einem Schlage war ich gefesselt. Die jugendliche Begeisterung für den Bayreuther Meister kannte keine Grenzen. Immer wieder zog es mich zu seinen Werken, und ich empfinde es heute als besonderes Glück, dass mir durch die Bescheidenheit der provinzialen Aufführung die Möglichkeit einer späteren Steigerung erhalten blieb. Schön gesagt, sehr schön sogar. Ich hätte bei meinem Urteil über das Linzer Landestheater kaum so schöne Worte gefunden. Vielleicht liegt dies daran, dass ich mich schon als künftiger Theaterdirigent fühlte und alles, insbesondere das Orchester, viel kritischer betrachtete als er. Wahrscheinlich aber fehlte mir doch etwas von jener intensiven Einfühlungsgabe, die es ihm trotz aller augenfälligen Unzulänglichkeiten möglich machte, sich ganz der Illusion eines Werkes hinzugeben. Wenn wir im Theater waren, hatte ich oftmals den Eindruck, als würde er über die höchst mangelhafte Wiedergabe hinweg ganz unmittelbar den künstlerischen Grundgehalt des Werkes erleben können. Selbst ein Lohengrin, der durch die Ungeschicklichkeit eines Bühnenarbeiters aus seinem Kahne fiel und ziemlich verstaubt aus dem Meere, in das er gefallen war, in sein Schwanengefährt wieder hineinklettern musste, nicht nur das Publikum lachte, auch Elsa lachte, konnte ihm diese Illusion nicht zerstören. Was hatten diese lächerlichen Dinge mit der hohen Idee zu tun, die dem großen Meister bei der Abfassung seines Lohengrin vor Augen gestanden war? Trotz dieser ungewöhnlichen Fähigkeit, sich einer Illusion hinzugeben, war Adolf auch, was die Zustände am Theater betraf, ein harter, strenger Kritiker. Die Seiten 89 und 90 des Buches sind Bildseiten. Seite 89, ein sehr interessantes Bild Adolf Hitlers aus Braunau, erste Aufnahme im Buch beschrieben. Seite 90, letzter Abschnitt der Verlassenschaftsurkunde vom 18. Jänner 1908, Unterschrift Hitlers. Weiter im Text. Das Landestheater, oder wie es damals noch hieß, Linzer Landschaftliche Theater, war ein altehrwürdiger Bau. Die Bühne war für die Aufführung der Musikdramen Richard Wagners viel zu klein und in jeder Beziehung unzulänglich. Die für eine würdige Darstellung dieser Werke notwendigen technischen Einrichtungen fehlten. Dazu kam ein arger Mangel an geeigneten Kostümen, überhaupt an Inventar. Das Orchester war viel zu schwach besetzt und brachte die gewollten Klangwirkungen gar nicht zur Geltung. So waren, um nur ein Beispiel zu nennen, bei einer Aufführung der Meistersinger viele Instrumente gar nicht besetzt. Es fehlte, ich stelle das bereits fachmännisch fest, die Bassklarinette, das Englischhorn, der Kontrafagott in der Holzbläsergruppe sowie die sogenannten Wagner-Tuben bei den Blechbläsern. Auch der Streichkörper war viel zu schwach, der dreifache Holzsatz konnte überhaupt nicht besetzt werden. Selbst wenn man die notwendigen Instrumentalisten bereit gehabt hätte, wäre in dem viel zu engen Orchesterraum nicht genug Platz gewesen, um sie unterzubringen. Wahrhaft erbarmungswürdige Zustände für den verantwortlichen Dirigenten. Mit 20 Mann im Orchester eine Wagner-Aufführung zu versuchen, blieb auf jeden Fall ein riskantes Unternehmen. Ähnlich schwach war der Chor besetzt, der daneben auch noch einen unerfreulichen Anblick bot. Nicht nur, dass die Kostüme meist sehr unpassend waren, mutete der Chor auch sonst dem Publikum manches zu. Etwa, wenn in den Meistersingern die männlichen Choraushilfen englisch gestutzte Schnurrbärte trugen, was auch Adolf einmal maßlos empörte. Die Solisten waren für eine Provinzbühne nicht gerade schlecht, doch befanden sich nur wenige wirkliche Wagner-Sänger darunter. Eine ständige Klage gab es über das Bühnenbild. Die bemalten Kulissen wackelten bei jedem Schritt, auch wenn sie eine Felsenlandschaft darstellen sollten. Wenn ich an den Brand im Kapitol denke, womit Rienzi schließt, so läuft es mir heute noch kalt über den Rücken. In der Mitte der Szene stand der Palazzo mit vorgebautem Balkon. Rienzi und Irene traten vor, um die aufgeregte Volksmenge zu beschwichtigen. Rechts und links von den beiden waren zwei schüchterne Kolophoniumflämmchen zu bemerken, die das ausbrechende Feuer darstellen sollten. Nun hatte ein Bühnenarbeiter einen Prospekt herabzulassen, auf dem der hell in Flammen stehende Palazzo aufgemalt war. Dieser Prospekt blieb auf einer Seite mit der Beschwerungsstange am Schnürboden hängen. Als man die Stange lockern wollte, rasselte der ganze Prospekt zu Boden. Mit solchen und ähnlichen Zwischenfällen musste man immer rechnen. Sehr schön, wenn Hitler sagt, dass uns diese bescheidenen Aufführungen die Möglichkeit einer Steigerung offen hielten, die wir in der Wiener Hofoper reichlich empfingen. Aber trotzdem staune ich heute, dass damals bei diesen gänzlich unzulänglichen Aufführungen überhaupt eine Illusion möglich war und wir begeistert und hingerissen sein konnten. Der Idealismus, die Empfänglichkeit der jungen Herzen spotteten allen Tücken des Objekts. Bei Wagner-Aufführungen war das Theater immer ausverkauft. Eine auf zwei Stunden lang musste man sich zum Einlass anstellen, wenn man sich im Stehparterre eine Säule erkämpfen wollte. Endlos währten die Pausen. Wenn wir vor Begeisterung glühend dringend einer Abkühlung bedurften, verkaufte uns ein alter, weißbärtiger Theaterdiener ein Glas Wasser, wobei Adolf und ich uns wechselseitig die eroberten Plätze sicherten. Man legte dann einen Kreuzer in das leergetrunkene Glas und reichte es dem Diener zurück. Oft schloss erst um Mitternacht die Aufführung, dann begleitete ich Adolf noch nach Hause. Aber der Weg war zu kurz, um die gewaltigen Eindrücke des Abends abzureagieren. Adolf begleitete mich in die Klammstraße zurück. Aber jetzt war er erst richtig in Begeisterung gekommen. Also schlenderten wir nochmals miteinander zur Humboldtstraße zurück. Ich erinnere mich nicht, dass Adolf jemals müde geworden wäre. Überhaupt hatte die Nacht eine anfeuernde Wirkung auf ihn. Dafür konnte er schon damals selbst mit einem noch so schönen Morgen wenig anfangen. Es kam vor, dass wir nach einer solchen Aufführung immer wieder zwischen Humboldt und Klammstraße hin und her pendelten, bis ich zu gähnen begann und mir auf offenem Platze die Augen zufielen. Schon von frühester Jugend an hatte sich Adolf an den Erzählungen aus der deutschen Heldensage berauscht. Als Knabe konnte er nie genug davon hören. Immer wieder griff er nach dem bekannten Buch von Gustav Schwab, das die Sagenwelt der deutschen Frühgeschichte in volkstümlicher Form darstellt. Dieses Buch war ihm seine liebste Lektüre. In der Humboldtstraße hatte dieses Buch einen bevorzugten Platz in seinem Kabinett, so dass er es immer griffbereit zur Hand hatte. Als er krank da niederlag, vertiefte er sich mit wahrer Inbrunst in die geheimnisvoll mythische Welt, die ihm dieses Buch erschlossen hatte. Ich erinnere mich, dass Adolf sogar in unserer Wiener Studentenbude eine besonders schöne Ausgabe der deutschen Heldensagen besaß, in der er oft und eifrig las, obwohl ihn damals schon sehr aktuelle Probleme beschäftigten. Vertrautsein mit der deutschen Sagenwelt war also keineswegs, wie sonst zumeist, nur eine jugendliche Schwärmerei. Es war vielmehr der Stoff, der ihn auch bei seinen geschichtlichen und politischen Betrachtungen am meisten fesselte und ihn nie mehr losließ, die Welt, der er sich zugehörig fühlte. Er konnte sich das eigene Leben nicht schöner vorstellen, als er es in den leuchtenden Heldengestalten der deutschen Frühzeit dargestellt fand. Immer wieder personifizierte er sich mit den großen Männern jener versunkenen Welt. Nichts erschien ihm erstrebenswerter, als nach einem Leben voll kühner, weitreichender Taten, einem möglichst heroischen Leben nach Walhalla einzuziehen und für alle Zeiten zu einer mythischen Gestalt zu werden, ähnlich jenen, die er selbst so innig verehrte. Man soll diese eigentümliche romantische Perspektive im Leben Adolf Hitlers nicht übersehen, auch wenn der harte Wirklichkeitssinn, der seine Politik bestimmt, solch verklärte Jünglingsträume in das Reich der Fantasie verweisen muss. Tatsache bleibt trotz allem, dass Adolf Hitler zeitlebens keinen anderen Boden fand, auf dem er in geradezu frommer Gläubigkeit verweilen konnte, als jenen, zu dem ihm die deutschen Heldensagen das Tor geöffnet hatte. Im Widerstreit mit einer bürgerlichen Welt, die ihm in ihrer Verlogenheit und falschen Frömmelei nichts zu bieten hatte, suchte er instinktiv seine eigene Welt und fand sie in Ursprung und Frühe des eigenen Volkes. Diese längst versunkene, geschichtlich nur mangelhaft aufzuhellende Epoche wurde in seinem ungestümen Wesen blutvoll erfüllte Gegenwart. Träume wurden Wirklichkeiten. Mit der ihm eigenen Fantasie, die alles verwandelte, lebte er sich in die Morgenzeit des deutschen Volkes hinein, die er als die schönste Epoche des deutschen Volkes empfand. Mit solcher Intensität lebte er diese mehr als 1500 Jahre zurückliegende Zeit, dass ich selbst, der ich eben aus dem nüchternen Alltag kam, mir manches Mal an den Kopf griff. Lebte er denn wirklich unter Helden der grauen Vorzeit, von denen er so gegenständlich sprach, als wären sie noch in den Wäldern, durch die wir nächtlich wanderten, zugegen? War das anbrechende 20. Jahrhundert, in dem wir doch lebten, für ihn nur ein wenig schöner, fremder Traum? seine Art, Traum und Wirklichkeit zu vertauschen und die Jahrtausende kurzerhand umzustülpen, ließ in mir manches Mal die Angst aufsteigen, dass mein Freund eines Tages sich in der von ihm selbst geschaffenen Verwirrung nicht mehr zurechtfinden würde. Die ständige und intensive Beschäftigung mit der deutschen Heldensage schuf in ihm eine einzigartige Empfänglichkeit für das Lebenswerk Richard Wagners. Schon als der 12-jährige Lohengrin gehört hatte, mag ihn dieses Werk wie eine Verwirklichung der knabenhaften Sehnsucht der hehren Welt der deutschen Vergangenheit erschienen sein. Wer war der Mann, der so Großes schuf und seine Knabenträume in Dichtung und Musik verwandelte? Von der Stunde an, da Richard Wagner in sein Leben trat, ließ ihn der Genius dieses Mannes nicht mehr los. In Richard Wagners Leben und Werk sah er nicht nur eine Bestätigung des Weges, den er selbst mit seiner geistigen Übersiedlung in die deutsche Vorzeit eingeschlagen hatte, vielmehr bestärkte ihn das Wirken Wagners in der Ansicht, dass diese längst verflossene Epoche für die Gegenwart nutzbar zu machen sei, ja, dass sie, wie sie für Richard Wagner zur Heimat seiner Kunst, für ihn zur Heimat seines Wollens werden könne. Ich habe in den Jahren meiner Freundschaft mit Adolf Hitler die erste Phase dieser sein ganzes Leben erfüllenden Entwicklung miterlebt. Mit unglaublicher Zähigkeit und Konsequenz machte er sich das Werk und das Leben dieses Mannes zu eigen. Ich hatte so etwas noch nicht erlebt. Als begeisterter Musiker hatte ich ja auch meine großen Vorbilder, denen ich nachzueifern strebte. Aber was mein Freund in Richard Wagner suchte, war viel mehr als nur Vorbild und Beispiel. Ich kann nur sagen, er eignete sich die Persönlichkeit Richard Wagners an, ja, er erwarb sie so vollkommen für sich, als könne dieser ein Teil seines eigenen Wesens werden. Er las mit fieberndem Herzen alles, was er über diesen Meister erlangen konnte, Gutes wie Schlechtes, Zustimmendes wie Ablehnendes. Insbesondere verschaffte er sich, wo er nur konnte, biografische Literatur über Richard Wagner, las seine Aufzeichnungen, Briefe, Tagebücher, seine Selbstdarstellung, seine Bekenntnisse. Immer tiefer drang er in das Leben dieses Mannes ein. Selbst über anscheinend nebensächliche und belanglose Episoden wusste er Bescheid. Es konnte geschehen, dass Adolf auf unseren Wanderungen plötzlich innehielt, das Thema, das ihn eben beschäftigt hatte, etwa die Versorgung leistungsschwacher Provinzbühnen mit dem für gute Aufführungen notwendigen Inventar aus einem staatlichen, von Fall zu Fall zur Entleihung bereitgestellten Fundus, unvermittelt abbrach, mir auswendig den Text eines Briefes oder einer Aufzeichnung von Richard Wagner vortrug oder mir eine seiner Schriften, beispielsweise Kunstwerk und Zukunft oder Die Kunst und die Revolution, vorlas. Obwohl es mir nicht immer leicht fiel, diesen Ausführungen zu folgen, hörte ich doch aufmerksam zu, denn ich freute mich schon auf den Schluss, der immer der gleiche war. »Siehst du«, hieß es dann, »auch Richard Wagner ist es so ergangen wie mir. Zeit seines Lebens musste er gegen die Verständnislosigkeit seiner Umwelt ankämpfen.« Mir erschienen diese Vergleiche stark übertrieben. Schließlich hatte Richard Wagner 70 Jahre gelebt. In einem so ergiebigen Leben gab es selbstverständlich Höhen und Tiefen, Erfolge und Enttäuschungen. Aber mein Freund, der da sein eigenes Leben in eine Parallele zum Leben Richard Wagners stellte, war erst 17 Jahre alt, hatte noch nichts geschaffen als ein paar Zeichnungen, Aquarelle und Pläne und nichts erlebt als den Tod seines Vaters und das Versagen in der Schule. Dabei sprach er aber so, als hätte er schon Verfolgung, aufreibende Kämpfe und Verbannung hinter sich. Mit wahrer Inbrunst vergegenwärtigte er sich immer wieder entscheidende Episoden aus dem Leben des großen Meisters, das auch mir im Laufe der Zeit vertraut wurde. Er schilderte die Sturmfahrt Richard Wagners mit seiner jungen Frau durch das Skagerrak, auf der die Idee des fliegenden Holländers geboren wurde. Ich erlebte die abenteuerliche Flucht des jungen Revolutionärs, die Jahre der Verfemung, die Verbannung. Ich begeisterte mich mit meinem Freunde an dem königlichen Mäzenatentum Ludwigs II. und begleitete den einsam gewordenen Meister auf seiner letzten Fahrt nach Venedig. Nicht, dass Adolf sich vor den menschlichen Schwächen Richard Wagners, seiner Verschwendungssucht etwa, verschlossen hätte, aber er verzieh ihm im Hinblick auf die unsterbliche Größe seines Werkes. Zu jener Zeit war Richard Wagner schon seit mehr als 20 Jahren tot. Aber der Kampf um die Durchsetzung seines Werkes war noch im vollen Gang. Man macht sich heute kaum mehr eine Vorstellung davon, mit welcher Leidenschaft damals die kunstbegeisterte Jugend an jener Auseinandersetzung teilnahm. Für uns gliederten sich die Menschen nur in zwei Kategorien, Freunde und Gegner Richard Wagners. Wenn ich heute den Streit um gewisse Erscheinungen in der modernen Musik beobachte und den gedämpften Eifer der Beteiligten sehe, kann ich nur mitleidig lächeln. Was ist dies für ein harmloses Treiben gegenüber dem rauen Kampfe, den wir für Richard Wagner führten, obwohl heutzutage durch Radio und Tonband viel breitere Volksschichten in die Auseinandersetzung auf dem Gebiet der Musik einbezogen werden können. Wir alle standen mitten im erbittertsten Kampf. Wenn eine Wagner-Aufführung in Sicht kam, bemächtigte sich unser eine Stimmung wie jene der Helden auf der Bühne. Wir suchten nach immer neuen Mitteln, um unsere vorbehaltlose Zustimmung, unsere Begeisterung, unseren Enthusiasmus zum Ausdruck zu bringen. In August Göllerich, der selbst noch unter Richard Wagner gearbeitet hatte, fanden wir nicht nur einen würdigen Interpreten der Kunst des großen Meisters, sondern auch einen berufenen Wahrer seines Vermächtnisses. Er war in unseren Augen der Gralshüter. Wir waren überzeugt, in diesem Kampfe um das Werk Richard Wagners die Geburtsstunde einer neuen deutschen Kunst mitzuerleben. Das Musikdrama, wie es der Genius dieses Mannes geschaffen hatte, war etwas völlig Neues, vorher noch kaum Geahntes. Ohne sichtbares Vorbild, ohne Beispiel hatte Richard Wagner zum ersten Male die Einheit von Dichtung und Musik verwirklicht. Erst die grundlegend neuen Ausdrucksmittel ermöglichten es ihm, seine Werke in eine mythische Welt zu stellen, die längst unsere eigene geworden war. Adolf kannte keine größere Sehnsucht, als einmal nach Bayreuth in den nationalen Wallfahrtsort der Deutschen zu kommen, Haus Wahnfried zu sehen, am Grabe des Meisters zu verweilen und in dem von ihm geschaffenen Bühnenhaus die Aufführung seiner Werke zu erleben. Wenn viele Träume und Wünsche seines Lebens auch unerfüllt geblieben sind, dieser Wunsch hat sich in beispielloser Vollkommenheit erfüllt. Glückliche Erinnerungen, die mich, einen alten 64-jährigen Mann, bewegen. Aber die Erinnerung macht das alte Herz wieder froh und jung. Es ist ja schließlich das gleiche Herz, das damals so stürmisch für den Bayreuther Meister geschlagen hat. Ich bin glücklich, dass ich diese erste Phase einer ekstatischen Begeisterung Adolf Hitlers für Richard Wagner miterlebt habe. Ich möchte diese Erlebnisse meiner Jugend nicht missen. Während ich nämlich bei Adolfs Verhältnis zu Stefanie nur ein guter Freund war, der Beobachtungen melden und Informationen einholen musste, war ich bei seinem Verhältnis zu Richard Wagner viel stärker beteiligt, denn als der musikalisch bessere und gründlicher Vorbereitete, hatte ich in diesem Fall auch ein gewichtiges Wort mitzureden. Das Geheimnis seiner Liebe zu Stefanie brachte mir Adolf gewiss um vieles näher, denn es schmiedet nichts eine Freundschaft so fest zusammen wie ein gemeinsames Geheimnis. Aber die höchste Weihe erfuhr dieser Jünglingsbund erst durch die gemeinsame Verehrung Richard Wagners.